Kapitel 6. Die Ampel zeigt rot. Das Polizeiauto hält. Die Uhr über dem Autoradio zeigt 22.55 Uhr. Fußball, meint der Polizeibeamte. Fußball, Plastiktüte, Statue, Zeitungspapier, Metallgitter und www.rettetdieelefanten.org. Genau, sagt Max. Und Elfenbeinschmuggler. Und Elfenbeinschmuggler, sagt der Beamte. Die Ampel zeigt grün. Das Auto fährt weiter. Der eine heißt Sven, sagt Max. Und der andere Uwe, ich weiß. Und ich heiße Alois Bernheimer. Sonst noch was? Genügt das nicht? Fragt Max. Wir müssen nur zu dem alten Haus zurückfahren und dort warten, bis die Schmuggler wiederkommen. Das tun wir aber nicht, sagt Herr Bernheimer. Ich bringe euch jetzt nach Hause und rede mal ein paar Worte mit euren Eltern. Wenig später hält das Polizeiauto vor Janniks Haus. Hier wohnst du also, Jannik? Und du, Max? Fragt Herr Bernheimer. Gleich da drüben, auf der anderen Straßenseite. Herr Bernheimer öffnet die Fahrertür und steigt aus. Na schön, dann wollen wir mal. Moment noch, sagt Max. Janniks Eltern sind nicht zu Hause. Sie besuchen Freunde und kommen erst morgen Mittag wieder zurück. Jannik schläft heute Nacht bei mir. Na gut, dann gehen wir eben zu deinen Eltern, sagt Herr Bernheimer und öffnet die hintere Tür. Los jetzt, steigt aus! Tja, seine Eltern sind auch nicht zu Hause, sagt Jannik. Sie sind auf einem Fest und kommen erst spät in der Nacht zurück. Herr Bernheimer macht ein komisches Gesicht. Es sieht aus wie... Ich weiß nicht, soll ich das jetzt lustig finden oder soll ich mich ärgern? Und jetzt? Fragt er. Jetzt gehen wir zu Jannik, schlägt Max vor. Dort zeigen wir ihnen die Statue. Dann werden sie selbst sehen, dass die Geschichte wahr ist. Na schön, sagt Herr Bernheimer. In Janniks Zimmer läuft der Computer. Max öffnet bei www.rettetdieelefanten.org die Seite mit den Gegenständen aus Elfenbein und Jannik holt die Statue aus der Plastiktüte. Sehen Sie? Sagt Max. Die da auf dem Bild ist aus Afrika. Unsere ist aus Asien. Aber klar ist, beide sind aus Elfenbein. Herr Bernheimer nimmt die Statue in die Hand. Plötzlich ist er nicht mehr so sicher. Ist die Geschichte der beiden Jungs vielleicht doch nicht so verrückt und fantastisch? Er sieht die Statue sehr genau an. Zuerst die Vorderseite, dann die Rückseite. Dann muss er laut lachen. Max ärgert sich. Warum lachen Sie denn? Finden Sie es wirklich so lustig, wenn Elefanten für Geld sterben müssen? Oh, nein, lacht Herr Bernheimer. Aber seht doch mal hier! Er zeigt Jannik und Max ein paar sehr kleine Buchstaben auf der Rückseite der Statue. Made in Thailand, liest Jannik laut vor. Tja, Jungs! Es sieht aus wie Elfenbein, aber es ist nur Plastik. Ein billiges Souvenir aus einem Asienurlaub. Max und Jannik sehen sich an. Oh Mann, sagen Janniks Augen. Das ist mal wieder typisch Max. Keine Elefanten, kein Elfenbein, nur Ärger mit der Polizei und wahrscheinlich auch noch Stress mit den Eltern. Herr Bernheimer steht auf und geht zur Tür. Dort dreht er sich noch einmal um. Ich gehe jetzt. Und ihr bleibt schön zu Hause, verstanden? Ja, machen wir, sagt Yannick. Und unsere Eltern? Die rufe ich morgen Nachmittag an. Muss das sein? Können Sie es nicht einfach vergessen? Bittet Yannick. Es geht nicht, dass ihr nach 10 Uhr noch auf der Straße seid und dass ihr einfach in fremde Gärten geht. Eure Eltern müssen besser auf euch aufpassen. Kopf hoch, es wird schon nicht so schlimm. Sie kennen meinen Vater nicht, ruft Yannick ihm nach. Aber Herr Bernheimer hört es nicht mehr.